Antiker Magenkatarrh. Die ersten Berichte von Verdauungsstörungen finden sich in der Antike, auf Papyrusrollen des alten Ägypten. Anscheinend sind Hochkulturen aller Zeiten anfällig für Probleme der Völlerei. Jedenfalls hatte der Pharao Merikare der 10. Dynastie um 2125 vor Christus einen eigenen Verdauungsexperten an seinem Hof, den Arzt Irinakti. Der experimentierte bereits mit Diäten und beobachtete ihre Wirkung auf die körperliche und seelische Verfassung. Bis weit in die Neuzeit hinein reichte das von den Griechen verfeinerte Konzept der Humoralpathologie, der Lehre von dem Gleichgewicht der Säfte. Der im griechischen Pergamon geborene Galen sammelte als späterer Leibarzt der römischen Aristokratie sicher ausreichend Erfahrung mit Problemen der Verdauung, die man sich damals wie folgt erklärte. Die Natur habe dem Magen die Fähigkeit verliehen, den Menschen aktiv zur Nahrungssuche anzutreiben. Nach dem Essen erfolge dort eine erste Umwandlung der Speisen mit Hilfe der dem Menschen eingepflanzten Wärme. Der Speisebrei, Chylus, der durch mechanische Reibung entstehe, transportiere die Stoffe dann zur Leber. Dort entstehe, nahm man an, das Blut, das die Organe ernähre und von diesen völlig aufgebraucht würde. Abfallprodukte würden über den Schweiß ausgeschieden. Werde dieser Vorgang gestört, kam es nach der antiken Lehre zu einer Zersetzung der Speisen, die als Folge den Körper nicht mehr nähren könnten. Dann träten auch übler Stuhlgeruch, saures Aufstoßen und Blähungen auf. Der schlechte Leumund der menschlichen Innereien kam in der Renaissance auf, wo Magen und Darm als unbeseelte Transportorgane der menschlichen Unreinheit beschrieben wurden. Lediglich Leonardo da Vinci hatte, wie so häufig, eine eigene Meinung von den Dingen. Der mit Gasen gefüllte Darm, schrieb er in seinen Notizen, presse das Zwerchfell nach oben und helfe so den Lungen beim Ausatmen. Paracelsus, der Alchemist, legte bereits die erste Spur zur chemischen Natur der Verdauung. Der italienische Jesuit Lazzaro Spallanzani vertiefte im 18. Jahrhundert dieses Konzept. Der Universalgelehrte, Professor für Logik und Metaphysik und ein prominenter Wissenschaftler im Europa seiner Zeit, befasste sich mit Meteorologie und Vulkanologie genauso wie mit Mikroorganismen und Fortpflanzung. Er zog Frösche heran und unternahm bei Hunden bereits eine künstliche Besamung. Sein berühmtestes Werk aber waren die Dissertationi di Physica Animale e Vegetale, wo er nachwies, dass die Verdauung im Wesentlichen ein chemischer Prozess und kein mechanischer war. Neben Hunderten von Tierversuchen, die er dazu machte, verschluckte er auch selbst kleine Beutel mit Nahrung und dünne mit Fleisch gefüllte Röhrchen, um immer wieder befriedigt festzustellen, dass die Behältnisse den Leib passierten, während sich der Inhalt aufgelöst hatte. E.T.A. Hoffmann war von dem charismatischen Genie so beeindruckt, dass er Spallanzani zur Figur in einigen seiner Werke machte. Einblicke durch Entenschrot. 42 Jahre nachdem der Jesuit Spallanzani die Verdauung als chemischen Prozess charakterisiert hatte, wurde seine These durch einen unglücklichen Unfall bestätigt, fernab von wissenschaftlichen Labors und Universitätskliniken. Auf einer kleinen Insel im Lake Huron, nahe der Grenze zwischen den USA und Kanada, entlud sich in einem Laden, der mit Fellen handelte, ein Gewehr. Die Munition der Schrotflinte drang in den Leib des Besitzers der Waffe ein und riss eine riesige offene Wunde in seinen Bauch. Die linke Lungenspitze war zerstört und der Magen klaffte auf. Es war der 6. Juni 1822. Der Unfall schrieb Medizingeschichte, denn wie durch ein Wunder überlebte der junge Mann. Der amerikanische Militärarzt William Beaumont, der seinem Patienten eigentlich nicht mehr als 36 Stunden Überlebenszeit zutraute, spülte die Verletzungen mit Chlorid und Kampfer und legte Umschläge aus Mehl, Kohle und Hefe auf, deren Fermentierung die Infektion der Wunden in Schach halten sollte. Als sich die Lungen trotzdem entzündeten, machte er einen Aderlass. Die Infektion entwickelte sich zurück, Doch ein gravierendes Problem blieb. Der Darm stellte am zweiten Tag nach dem Unfall seine Tätigkeit ein. Die Nahrung des Trappers verließ den Körper wieder durch die offene Wunde in seinen Magen. Ernährt wurde der Patient deshalb durch Einläufe in seinen Enddarm, bis die Wunde in seinem Magen so weit heilte, dass die offenen Enden durch ein Pflaster zusammengehalten werden konnten. Immer wieder mussten Teilstücke der zerschossenen Rippen chirurgisch entfernt werden, was den Patienten erneut schwächte. Doch innerhalb mehrerer Monate stabilisierte sich der Zustand des Kanadiers zusehends. Bis auf ein Loch in der Magenwand, das sich einfach nicht schließen wollte. Eine Fistel. Alexis St. Martin, so hieß der berühmteste Patient der Verdauungsmedizin, bekam langsam ein Problem, weil er nicht fit genug war, um wieder auf die Jagd zu gehen. Die Bezirksverwaltung weigerte sich, weiter für seine medizinische Behandlung aufzukommen und wollte ihn in seine Heimat Kanada ausweisen. Beaumont fürchtete, dass er diese Reise nicht überleben würde und nahm ihn in sein Haus und in seine Familie auf. Gleichzeitig beschloss er, die enge Beziehung von Arzt und Patient für die wissenschaftliche Forschung zu nutzen und herauszufinden, was im Magen eigentlich vor sich ging. Alexis St. Martin wurde zu seinem lebenden Studienobjekt. Er ließ ihn Fleischstücke, roh oder gebraten, schlucken, die an Bindfäden geknotet waren, und maß auf diese Weise, wie schnell sie verdaut wurden. Mit einem langen Löffel entnahm Beaumont immer wieder Proben des Mageninhalts durch die Fistel. Einmal stopfte er statt der entnommenen Nahrung ein Stück gewebtes Tuch in den Magen und notierte begeistert, dass es sich schon nach 5 Stunden komplett aufgelöst hatte. Die Experimente bewiesen erneut, dass die Verdauung nicht durch irgendeine unbestimmte Lebenskraft erfolgte, sondern auf chemische Weise durch den Magensaft. Diesem Umstand jedoch verdanken wir die erste direkte Beobachtung der Wirkung von Emotionen auf die Verdauungsfunktion. Am 12. März 1830 notierte Beaumont: Um 8 Uhr extrahierte ich eine Unze Magensaft. Um 9 Uhr hatte er ein Frühstück aus fettem Schweinefleisch, Brot und Kartoffeln. Eine Stunde später untersuchte ich den Mageninhalt. Ich fand eine Mischung, die an dicken Haferbrei erinnerte. Um 13 Uhr, 4 Stunden nach der Mahlzeit, nahm ich eine Portion des vollständig aufgelösten Inhaltes, ohne dass noch Nahrung sichtbar war. Es war von milchiger oder vielmehr mehlbreiartiger Konsistenz und erheblich gesprenkelt mit gelblicher Galle, die ich bislang nur einmal bei meinen Experimenten beobachtet hatte. Ich vermute, als Effekt eines massiven Ärgers, violent anger, der etwa zum Zeitpunkt der Probenentnahme aufgetreten war. Anmerkung: Dieses Experiment zeigt die Effekte heftiger Emotionen auf den Verdauungsapparat. Beaumont machte das Schicksal seines Patienten berühmt, während dieser häufig ungenannt blieb. Als St. Martin nach Kanada zurückkehrte und dort eine Familie gründete, war der Chirurg verzweifelt und bemühte sich intensiv, sein Studienobjekt wieder in die USA zu locken. 1829 kehrte St. Martin zurück, gegen das Versprechen, dass Beaumont seine Familie finanzieren würde. Insgesamt musste er 56 Experimente über sich ergehen lassen. 1833 publizierte Beaumont die Ergebnisse. Als St. Martin 1880, mehr als ein Vierteljahrhundert nach Beaumont, starb, wollten ihn Ärzte obduzieren und seinen Magen einem Museum zukommen lassen. Seine Familie aber fand, er habe genug Experimente in seinem Leben erdulden müssen und sollte zumindest im Tode seinen Frieden haben. Sie bahrte den Leichnam bis zur Verwesung auf, um ihn dann mehrere Meter tief zu begraben, um eine Exhumierung zu verhindern. Schlauch im Bauch. Viel zu verdanken hat die Wissenschaft auch Tom Little, einem Kind armer irischer Einwanderer. 1894, im Alter von 9 Jahren, stibitzte der hungrige kleine Tom eine Kelle voller Flüssigkeit, die er für Suppe hielt, und schluckte deren Inhalt. Es war Lauge. Er verätzte sich dabei die Speiseröhre so schwer, dass die Narben diesen Teil seines Verdauungstraktes für immer verschlossen. Die Ärzte mussten ein Loch in seine Magenwand schneiden. Für den Rest seines Lebens kaute Tom Little zwar sein Essen, spuckte es aber dann in einen Schlauch, der zu diesem Loch führte. Jahre später wurde er bei einem Footballspiel von dem Ball in die Magengrube getroffen und die Wunde brach auf. Ein Klinikbesuch folgte nun dem anderen, weil die Beschwerden nicht aufhörten. Doch mit 18 Jahren kehrte Little der Medizin den Rücken, weil die Ärzte seiner Meinung nach regelmäßig mehr an seiner exotischen Verletzung interessiert waren, als daran, ihm zu helfen. Mit 28 heiratete der Mann mit dem Schlauch im Magen. Ansonsten war Little sein Leben lang bemüht, sein Leiden vor seiner Umwelt zu verstecken. Erst 1939, mit 59 Jahren, ging er zum ersten Mal wieder zu einem Arzt. Aus finanzieller Not musste er sich als Studienobjekt zur Verfügung stellen. Vormittags kam er nüchtern für Experimente ins Krankenhaus der legendären John Hopkins University in Baltimore. Nachmittags hatte er dort einen Job als Arbeiter. Sein Arzt, Stuart Wolf, brauchte 3 Monate, um einen stabilen Kontakt zu seinem schwierigen Patienten herzustellen. Der musste auch viel aushalten. Denn Wolf untersuchte den Einfluss von Emotionen auf den Magen. Deshalb kränkte er seinen Patienten mitunter oder deprimierte ihn mit Absicht, um festzustellen, wie sich das auswirkte. Wenn Little wütend war, stellte Wolf fest, glättete sich die Magenwand und nahm eine dunkelrote Farbe an. Bei Entspannung hingegen zog sich die Oberfläche der Schleimhaut zusammen und wurde rosa. Bei Depression kam der Verdauungsvorgang quasi ins Stocken. Aus dem Magensaft von Tom Little wurde außerdem ein Enzym isoliert, das einen Beitrag zur Aufklärung der Muskeldystrophie leistete. Auch wurde darin das Gastrizin entdeckt, ein proteinzerlegendes Enzym, das schließlich die Basis eines Tests zum Nachweis von Magenkrebs bildete. Der Mann, dem wir das verdanken, Tom Little, schützte bis zu seinem Tod 1959 seine Identität. Erst dann veröffentlichte das Time-Magazin eine Geschichte über ihn und enthüllte seine Lebensgeschichte. Das war eine der ersten Untersuchungen zu stressbedingten Veränderungen im menschlichen Verdauungstrakt. Einer der Pioniere der modernen Stressforschung war der Physiologe Walter B. Cannon, der kurzfristig auch im Labor von Ivan Petrovich Pavlov in St. Petersburg gelernt hatte. Dessen Experimente mit Hunden wurden zum Symbol für die Möglichkeit, das vegetative Nervensystem über das Gehirn zu trainieren, neue Reflexe zu lernen. Die Konditionierung. Cannon ist in der modernen Medizin vor allem für seine Stressforschung bekannt. 1915 veröffentlichte er seine These der evolutionär verankerten Fight-or-Flight-Response, der körperlichen Reaktionen auf Gefahr und emotionale Anspannung, die uns entweder für einen Kampf oder die Flucht fit machen. Cannon fand auch heraus, dass Stress die Beweglichkeit des Verdauungsapparates einschränkte, vor allem bei Katern, die sich heftig gegen die Fixierung im Rahmen der Versuchsanordnung wehrten. Die weiblichen Tiere hingegen, notierte er in seinem Laborbuch, ließen sich bereitwillig festbinden. Ihre Peristaltik funktionierte dabei einwandfrei. Sein Interesse an der Verdauung war nicht neu. Schon um die Jahrhundertwende hatte Cannon in seinem Labor in Harvard die Bewegungen des Darms untersucht und dazu die noch junge Technologie der Röntgenstrahlen eingesetzt. Eine Gans erhielt deshalb Futter mit dem leicht radioaktiven Bismut. In 12 Sekunden, zeigte die Durchleuchtung, wanderte es unter ständiger Bewegung der Speiseröhre in den Magen des Tieres. In anderen Experimenten setzte Cannon Ballonendoskope ein, um den Darm zu erkunden. Cannon starb 1945, knapp 2 Monate nach den verheerenden Atombomben von Hiroshima und Nagasaki, vermutlich an den Folgen von Strahlenschäden, die er sich im Labor zugezogen hatte. In seinen jungen Jahren war das zerstörerische Potenzial der X-Strahlen, wie sie von ihm genannt wurden, noch nicht bekannt gewesen. Pioniere einer neuen Medizindisziplin. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein dienten die Experimente rund um die Verdauung vor allem der Grundlagenforschung, Man wollte die physiologischen Vorgänge rund um den Darm besser verstehen. Die Motilitätsforschung blieb lange eine obskure Nische, schreibt David L. Wingate, prominenter und inzwischen emeritierter Gastroenterologe an der London School of Medicine, dominiert von theoretischen Physiologen und allenfalls ein paar Chirurgen. Damals nämlich durchtrennten diese bei einem Zwölffingerdarmgeschwür Äste des Vagusnervs, um die Produktion von Magensäure zu drosseln. Zurück blieben Patienten, deren Magen sich nicht mehr wie zuvor entleerte. Damals ein Rätsel, weil man die Funktion des Bauchhirns nicht wirklich verstand. Der Engländer Thomas P. Olmey war einer der wenigen Mediziner, die schon in den 1940er Jahren mit dem Reizdarmsyndrom, das damals noch Colon irritabile hieß, und seinen möglichen Ursachen beschäftigte. Die Motilität der Darmwand, sollte sich herausstellen, spielte dabei eine zentrale Rolle. Bewegungsstörungen waren bis dahin nur selten als Ursache von Krankheit ausfindig gemacht worden. Die Publikation wissenschaftlicher Studien hierzu wurde von führenden Journals wie Gastroenterology oder GUT mit der Bemerkung abgelehnt, das Thema interessiere die Mehrheit der Leser nicht. Die kleine internationale Truppe jedoch, die sich entgegen dem Mainstream für das Nervensystem des Darms interessierte, wurde gerade wegen dieser Ausgrenzung zu einer Gemeinschaft zusammengeschweißt. Wir trafen uns auf internistischen Kongressen in Hinterzimmern.